Willkommen bei den Meerwurztropfen beim Podcast. Hallo Andi. Hallo Tom. Moin Andi, wir sind jetzt bei Folge 6, 7, ich weiß das gar nicht mehr. Irgendwie nächste Folge jedenfalls. Ja, alle guten Dinge sind glaube ich 7, aber ich weiß ja, auch nicht. Ja, 7, ja, vielleicht auch 6, man weiß so wenig. Nee. Jedenfalls, man weiß so wenig ist ein gutes Stichwort, denn heute haben wir den ersten Gast zu Besuch und zwar begrüßen wir zusammen Jens Berger. Hallo Jens. Hallo ja, Jens. Hallo Tom und Andi. Hallo Jens. Tom und Andi, grüßt euch. Jens, du bist natürlich weltbekannt, aber nichtsdestotrotz stelle ich dich noch mal kurz vor. Du bist Redakteur bei den Nachdenkseiten, darüber hinaus Buchautor und wie ich mitbekommen habe, seit kurzem auch begeisterter Pflanzenbauer oder Pflanzenhobbygärtner, wie ich weiß, Kleingärtner, das passt ja. Kleingärtner. Geistiger Kleingärtner und realer Kleingärtner auch. Okay, gut, das passt zusammen, das harmoniert. Man wird mit dem Alter spießiger. Ja, absolut, ja. Ich habe wieder angefangen, Tischtennis zu spielen. Ich habe bei Böhmermann und du hast ja auch noch Schulz gehört, das ist ein Hobby für alte Männer, aber das ist mir auch egal, ich bin ja auch gar nicht mehr so jung. Und Tischtennis ist ein wahnsinnig dynamischer und schneller Sport. Aber lassen wir das. Wir wollen reden. Wir müssen reden. Ja, reden wir. Wir müssen schon wieder im weitesten Sinne über die Bundestagswahl reden, beziehungsweise wir haben vor der Bundestagswahl über die Programme geredet, Andi und ich. Dann haben wir nach der Bundestagswahl über Christian Lindner und die Sondierungsgespräche geredet. Ich weiß gar nicht, worüber wir noch gesprochen haben. Dann über das Scheitern der Sondierungsgespräche. Ja, genau, dann sind sie ja gescheitert, die Sondierungsgespräche. Und jetzt sind wir ja endgültig im Chaos angelangt, zumindest für mein Empfinden. Und deswegen haben wir uns jetzt den kompetenten Gesprächspartner Jens Berger eingeladen. Ich frage jetzt einfach mal so, nicht in die Runde, sondern direkt zu Jens, an Jens gerichtet. Wie siehst du denn so die aktuelle Situation, wenn du das jetzt mal zusammenfassen würdest? Stopp. Wollen wir doch erstmal eine schöne Einleitung machen. Hatten wir doch einen Facebook-Kommentar, als wir Jens Berger als unseren Gast vorgestellt haben. Wo steht Herr Berger politisch? Bevor du also irgendwas anderes sagst, erstmal diese Frage beantworten, damit unsere verehrte Facebook-Hörerschaft auch genau weiß, wo du politisch stehst. Okay, ja, pardon. Das ist eine interessante Frage. Vor einem Jahr hätte ich die wahrscheinlich noch klipp und klar mit linksliberal beantwortet. Mittlerweile kam allerdings gerade eben so von linksliberaler Seite so viel Unsinn, auch im Vorfeld der Wahlen und im Zusammenhang mit Emmanuel Macron und so weiter, dass ich mich jetzt mittlerweile wohl schonungslos als links bezeichnen würde. Okay, du bist nach links abgerutscht. Das ist ja eine Tendenz, die nicht unbedingt... Glaube ich gar nicht. Ich glaube, die Linksliberalen sind in die Mitte abgerutscht und ich bin da geblieben, wo ich bin. Ach so, okay. Das ist Die Tendenz geht ja eher so, dass die meisten rutschen ja irgendwie nach rechts ab, hat man so das Gefühl, die Kurzstimmung. Ja. So gesehen hast du dich verbessert, könnte man sagen eigentlich. Aber egal, also unser Hörer, wenn der das jetzt hört, das hoffe ich jedenfalls, der hat ja die Frage schließlich auch gestellt, dann weiß er jetzt, dass du, also wo du politisch stehst und was er davon hält, das kann er ja kann er gleich abschalten. Genau. Oder kommentieren oder wie auch immer, was immer. Oder sich freuen. Oder sich freuen, man weiß es nicht. Jedenfalls, ich komme auf die Eingangsfrage zurück. Mal angenommen, ich wäre jetzt jemand, der von weit, weit her käme und überhaupt keine Ahnung hätte, was hier passiert ist. Wie würdest du in wenigen Sätzen oder wenigen DIN A4 Seiten die aktuelle Situation zusammenfassen? Ja, das ist eigentlich ziemlich sensationell. Also sensationell ist auch schön. Ja, nun, ich meine, gerade wir Deutschen sind ja weltweit eigentlich so, ja, als die eben als die geistigen Kleingärtner bekannt, die alles super korrekt machen, wo alles klappt und alles wunderbar ist und wo alles recht und Ordnung nachgeht. Und gerade wir Deutschen kriegen das nicht hin, trotz eines Wahlergebnisses, das ja nun ziemlich viele verschiedene Koalitionsmöglichkeiten eigentlich offen lässt, irgendwie eine Koalition hinzubekommen, weil keiner will mit keinem. Das ist eigentlich nur eine interessante Entwicklung, die ich auf gar keinen Fall jetzt am Wahlabend vorhergesehen hätte. Also Das konnte, glaube ich, nie, beziehungsweise, ja doch, Andi, du hättest das wahrscheinlich vorher sehen. Ja, können. Wir haben jetzt also nicht geglaubt, dass es bis Weihnachten durch ist mit einer Regierungskoalition. Das hatten wir schon gleich am Anfang nach dem Wahlabend gesagt. Ja, das stimmt. Das aber stimmt. Mittlerweile ist ja Ostern sogar schon das Fragezeichen, ne? Ja, ja, ich denke, dieses Jahr passiert nichts mehr, nein, oder? Was meinst du, Jens? Weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn sie sich erstmal einig sind, da geht's relativ schnell bei SPD und CDU, aber wie momentan ja die Verantwortlichen vor allem bei der SPD ticken, das kann ich auch in keinem Fall vorhersagen. Also da kann alles passieren. Wie seht ihr denn das? Ist das überhaupt wünschenswert, dass die sich wirklich einig werden jetzt, CDU und SPD? Ich meine dann oder Union und SPD, dann haben wir also letztlich doch wieder eine große Koalition. Das ist doch scheiße, oder nicht? Also ich finde immer noch eine Minderheitsregierung interessant. Ja, bloß warum? Weil dann mal endlich nee, ganz ernste ja, Frage, warum? Ja, denn, das ist auch eine gute Frage. Ich meine, wir haben ja eine Minderheitsregierung, nichts gegen eine Minderheitsregierung, obwohl ich glaube, dass Deutschland dafür noch nicht reif genug ist, weil bei einer Minderheitsregierung müsste man sich wirklich auf die Inhalte mal fokussieren. Und das haben unsere Politiker nicht gelernt, das haben aber auch unsere Medien nicht gelernt. Nee, aber was vor allen Dingen, was mir ganz wichtig ist, ist, ich sehe da keine zwingende Notwendigkeit für. Sowas ist ja dann eher eine Notlösung, wenn es. Nehmen wir mal an, die AfD hätte wesentlich mehr Stimmen und es käme ganz einfach keine andere sinnvolle Koalition zustande. Da könnte man eine Minderheitsregierung machen, das ist schon okay. Aber die Situation haben wir doch gar nicht. Was für eine Situation haben wir denn? Wir haben eine Situation, in der SPD und CDU ohne Probleme eine große Koalition eingehen könnten. Wenn die SPD etwas über ihr strategisches Denken hinausgehen würde. Ja, aber weißt du, da habe ich dann schon wirklich meine arge Zweifel, weil sie stellt sich, also die SPD, stellt sich jetzt natürlich irgendwie mit breiter Schulter oder breiter Brust, wie man sagt, stellt sie sich auf und sagt, ja, ohne sozialdemokratische Inhalte geht da gar nichts und so. Und da ein Beispiel fällt mir zum Beispiel ein, es ist jetzt plötzlich wieder, das fand ich auch interessant, das kam eigentlich im Wahlkampf gar nicht vor, glaube ich, zumindest habe ich es nicht wahrgenommen, plötzlich ist die Bürgerversicherung wieder ein Thema. Jetzt will die SPD also die Bürgerversicherung unbedingt irgendwie eine große Koalition überhaupt funktionieren zu lassen. Das ist natürlich eine Totgeburt, denn darauf wird sich die Union nie und nimmer einlassen. Und abgesehen davon, ehrlich gesagt, ich persönlich glaube auch gar nicht, dass die SPD sich darauf einlassen will. Das ist für mich eigentlich ein zahnloser Tiger, weil die SPD ist längst hat nicht das sozialdemokratische Standing, um sich jetzt zum Beispiel der Versicherungswirtschaft wirklich ernsthaft in den Weg zu stellen. Das ist meine Einschätzung. Und von daher glaube ich auch einfach, der SPD nicht so recht, wenn sie jetzt solche Forderungen wie zum Beispiel die Bürgerversicherung irgendwie auf den Tisch legt. Ich nehme ihr das einfach nicht ab. Wie geht's euch? Ich habe das im Wahlkampf auch nicht wahrgenommen mit der Bürgerversicherung. Das ist schon erstaunlich, ja, dass es jetzt auf einmal auf der Agenda ist. Hast du das mitgekriegt, Jens? Ja, das war schon, aber das gehörte zu den vielen Punkten, die mit irgendwo im Programm standen, von denen man eigentlich nie dachte, dass die SPD die ernsthaft bei Koalitionsverhandlungen ansprechen würde. Ja, umso mehr wundere ich mich jetzt. Nee, brauchte ich ja gar nicht zu wundern, weil das strategisch eigentlich eine ganz clevere Sache ist. Mich wundert es eher, dass sie nur die Bürgerversicherung ansprechen, denn das ist ja jetzt gerade eben die Situation, in der die SPD nur verlieren kann, wenn sie keine überzogenen Forderungen stellt und jede Menge zu gewinnen hat, wenn sie überzogene Forderungen stellt. Denn die CDU oder besser die Union lässt sich drauf ein. Klar, dann hat die SPD ohnehin gewonnen, weil sie da natürlich einen riesen PR-Effekt mit haben. Oder, was sie aber niemals tun wird. Das war, ja, warten wir mal ab. Oder, nee, glaube ich auch nicht, aber ist ja egal. oder die Union lehnt diese inhaltlichen Forderungen ab, dann steht die, dann würde die SPD allerdings nicht als Verhinderer oder als als Mimimi dastehen, wie sie ja momentan, das ist ja momentan so das Bild, was von ihr in der Öffentlichkeit gezeichnet wird, sondern als jemand, der knallhart um Inhalte kämpft und deshalb, weil es nicht zustande kommt, in Neuwahlen geht. Eine sehr gute Situation für einen Wahlkampf wäre. Ja, ich wollte gerade sagen, da grüßt ja täglich das Murmeltier. Weil mit dieser Argumentation sind sie ja auch durch den Wahlkampf geschlittert. Es hieß wir hätten ja mehr erreicht, wenn die Union uns nicht ausgebremst hätte. Und so gehen sie jetzt also auch in die neuerlichen Sondierungsgespräche? Ich weiß nicht. Naja, was sollen sie denn machen, lieber Tom? Ja, das ist eine gute Frage. Da habe ich tatsächlich keine Antwort drauf. Ja, sollen sie sich hinstellen und sagen, A, wir wollen ja gar nichts Richtiges, B, wir kriegen das eh nicht durch, also machen wir mal eine Blanko-Unterschrift und lassen die Sondierung gleich sein und gehen in eine Koalition und lassen alles so, wie es ist. Okay, bleiben wir mal bei diesem Beispiel der Bürgerversicherung. Das heißt also im Grunde genommen, sie wirft die Bürgerversicherung auf den Tisch, wohl wissend, dass sie die zu 99% nicht durchbekommen wird. Ja, da können sie auch gleich Marihuana irgendwie legalisieren. Das wird ja auch nicht funktionieren mit der CDU. Das heißt also, sie schmeißt also diese Forderung auf den Tisch, wohl wissend, dass sie die nicht durchbringen wird. Ein Kompromiss ist da ja auch eher schwierig. Entweder es gibt die Bürgerversicherung oder es gibt sie eben nicht. Und dann wird es sie nicht geben. Sie lässt sich auf andere Kompromisse ein und geht erhobenen Hauptes dann in die neue große Koalition. So in etwa stellst du dir das vor, oder wie? Entweder so oder, was natürlich auch noch im Hinterkopf der SPD ist, dass es dann zu Neuwahlen kommt und die SPD sagt, passt auf, hier, wir hatten Forderungen, beispielsweise die Bürgerversicherung, die ja sehr, sehr populär ist, die Union wollte das nicht, haben wir keine Koalition hinbekommen, jetzt gibt's Neuwahlen, fehlt uns, wir haben inhaltliche Punkte, die uns von der Union unterscheiden, was ja eine Schwäche war im Wahlkampf, dass da kaum Unterschiede zu Tage kamen. Ich vermute tatsächlich auch, dass das eine Neuwahltaktik sein wird, weil durch die Neuwahl ist sie außerhalb dieser Wortbruchfalle. Ja, wenn sie jetzt die GroKo eingeht, dann kann man sie des Wortbruchs bezichtigen, weil die SPD ja ganz klar sagt, nein, wir gehen in die Opposition. Und durch eine Neuwahl ist ja diese Entscheidung erstmal obsolet. Und es kann durchaus sein, dass mit gewissen überzogenen Forderungen in die Sondierung reingegangen wird, dass man nicht zusammenkommt und dann entweder Minderheitsregierung, dann hätten wir sie tatsächlich, oder Neuwahl. Und dann ist aber nach Neuwahlen die SPD nicht mehr an das Wort des Wahlabends gebunden. Also es kann schon ein taktisches Kalkül sein. Ja, ich hatte ja, ich glaube beim letzten oder vorletzten Podcast, Andi, den wir gemacht hatten, hatte ich ja sowieso für mich persönlich so Neuwahlen favorisiert eigentlich. Mhm. Und dann hast du mich auf die Idee gebracht, dass eine Minderheitsregierung auch ganz interessant sein könnte. Das fand ich dann auch. Dann habe ich den Text von Jens auf den Nachdenkseiten gelesen, wo er geschrieben hat, was er jetzt ja eben auch schon gesagt hat, dass im Grunde genommen die deutsche Politik dafür gar nicht reif ist. Mhm. Was natürlich alles andere als ein Kompliment für die deutsche Politik ist, aber möglicherweise stimmt. Und interessanterweise war es dann so, dass der Armin Laschet vor kurzem, du weißt ja, ich gucke ja immer Talkshows, damit ich mich vorbereite. Ich bereite mich ja doch vor auf die Sendung so ein bisschen. Und ich glaube, Armin Laschet war es, der hat was ganz Interessantes gesagt. Er sagte, Minderheitsregierung, von wegen, da würde nur sachlich entschieden. Letztlich ist es dann so, wenn man dann irgendwas durchbringen möchte, dann sagen halt die Grünen oder die Linken oder die SPD oder wer auch immer, sagt dann, ja, das machen wir zwar mit, aber nur, wenn wir dann die und die Forderung im Gegenzug kriegen. Und irgendwann ist das Ganze dann wie so ein Jahrmarkt im Prinzip oder so ein Jahrmarkt, wo im Grunde genommen gefeilscht wird und wo eigentlich dann irgendwie sowieso nur noch komplettes Chaos herrscht. Das hat mich dann auch so ein bisschen beschäftigt und das könnte ich mir durchaus auch vorstellen. Von daher bin ich inzwischen auch gar nicht mehr so glücklich mit der Minderheitsregierung. Aber so richtig glücklich bin ich eigentlich sowieso nicht mit dieser ganzen Situation. Aber dieses Gefeilsche, das haben wir doch ohnehin, denn bei wichtigen Gesetzen, die jetzt auch die Länder betreffen, beispielsweise über die Finanzen, muss ja der Bundesrat immer noch zustimmen. Und da haben wir ja ohnehin keine große Koalition, sondern andere Koalitionsmodelle in der Mehrheit, mit den entsprechenden Verträgen, wer da zustimmen darf und unter welchen Bedingungen. Und da muss ohnehin gefeilscht werden. Das wird ja auch in der Praxis immer gemacht und es wurde auch immer gemacht. Das ist ja nichts Neues, also. Ja, da hast du recht, Jens. Das ist genauso, dass die Bundesratsgeschichte ja wirklich mal gefalsch ist. Oder aber wir haben jetzt hier unseren Glyphosat-Minister, man hält sich dann einfach nicht daran, was vorher besprochen wurde. Oh, das ist interessant. Das ist ja auch nochmal sehr interessant, genau. Wie schätzt ihr das denn ein? Ich meine, was ist denn das für eine Nummer gewesen? Also wie bewertet ihr das? Andi vielleicht und dann Jens? Also ich finde es ein Skandal. Absolut ein Skandal. Ja, das geht gar nicht. Und der muss der Kopf rollen. Der muss definitiv rollen. Ja, das wird er wahrscheinlich nicht. Jens? Ich glaube, doch wird er. Ich glaube auch nicht ernsthaft, dass der Schmidt davon ausgegangen ist, dass er noch länger als ein paar Wochen jetzt im Amt bleibt. Komme es, wie es wolle. Und ja, das Ganze kann man so als sein Abschiedsgeschenk betrachten. Meinst du denn wirklich, das war ein Alleingang? Ich meine, NDR oder so hat ja recherchiert, das sei ja schon bekannt gewesen und Seehofer hätte wohl auch davon gewusst oder so. Also es ist, da ranken sich ja Verschwörungstheorien sozusagen um diese ganze Geschichte. Also ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich ein Alleingang von dem Schmidt gewesen ist. Nee, ich auch nicht wirklich. Also ich denke, es ist das so, dass das Schweigen von Gabriel und es ist ja auch dröhnend. Und es ist ja nicht das erste Mal, Stichwort Dieselgate, dass Gabriel sich offen gegen seine Fraktionskollegin Hendricks stellt aus dem Umweltressort. Ja. Ich vermute mal, dass man das schon vorher in Gesprächen sicherlich vereinbart hat, aber damals natürlich noch nicht wusste, auf was für einen heiklen Zeitpunkt das kommt. Denn wenn jetzt noch über Jamaica konkret verhandelt worden wäre, hätte das natürlich eine ganz andere Bedeutung. Ja, aber das ist richtig und das ist auch sehr interessant, dass du das sagst, denn ich frage, es kam ja eben nicht in den Jamaika-Verhandlungen, sondern wirklich kurz bevor CDU und SPD die Gespräche aufnehmen wollten oder eigentlich mittendrin sozusagen. Normalerweise würde ich sagen, wenn das wirklich taktisch gegen Jamaika gegangen wäre, dann wäre es für mich nachvollziehbar gewesen. Das jetzt aber trotzdem durchzuziehen, obwohl Jamaika längst durch ist, ist doch fatal für den weiteren Gesprächsverlauf zwischen Union und SPD und schwächt doch eigentlich die Union auch ernsthaft, ne? Also ich meine, Nahles oder Hendricks, irgendjemand hat schon gesagt, jetzt seht mal zu, dass ihr hier irgendwie ein Versöhnungsangebot macht oder so. Und das kann ja nur inhaltlicher Natur sein im Prinzip. Ja, der dicke Siggi ist ja auch ein cleverer Fuchs. Und genauso stelle ich mir das vor, dass der natürlich da jetzt sitzt und sich einfeigst. Die Hendricks, die er eh nicht mag, der hat da einen Kontor gefahren. Und zusätzlich hat er natürlich wunderbare Wahlkampfmunition jetzt für die SPD. Besser kann er sich da gar nicht vorstellen, während die Union sich da selber diskreditiert hat. Insofern, ein Punkt für Gabriel. Doch, was für ein infantiler Scheiß, ne? Ja. Also wirklich, ehrlich, boah. Das ist meine, ihr kennt ja auch House of Cards, also ich glaube, die reale Politik, die ist häufiger so. Ja, davon ist auszugehen. Ja. Ja. Okay, gut. Gut, wir wollen es auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Vielleicht mal eine kurze Zusammenfassung. Zur Auswahl stehen also erfolgreiche Sondierungsgespräche mit dem Ausgang einer großen Koalition mit sozialdemokratischen Inhalten, was ich für relativ unrealistisch halte, oder Neuwahlen, in die die SPD dann zumindest gestärkt gehen kann, wenn sie sich tatsächlich weiterhin so konsequent verhält, wie sie es jetzt macht, oder eine Minderheitsregierung, die eigentlich immer unrealistischer wird, weil eigentlich kaum jemand Bock drauf hat. Eine Minderheitsregierung mit Tolerierung der SPD ist hoffentlich aus der Welt. Ich gehe mal davon aus, also das war eine wirklich, ja, Schnapsidee hast du so schön geschrieben aus den Nachdenkseiten. Ja. Das glaube ich nicht, dass das tatsächlich zustande kommt. Dann ist natürlich noch die Frage, jetzt können wir natürlich noch mal ein bisschen spekulieren. Apropos spekulieren, wir zeichnen auf am Mittwoch, den 29.11., das sollten die Hörer wissen, denn wir werden publizieren am 30.11. oder spätestens am 1.12., das heißt ein oder zwei Tage später. Und bis dahin kann sich alles Mögliche schon wieder getan und verändert haben. Das also nur als Hinweis für die Hörer, nicht, dass die denken, worüber reden wir denn da? Da sind wir ja schon längst nicht mehr. Ich höre das Stimmen. Das ist meine Frauenbande, die unten in der Küche steht. Und ich habe leider keine Tür, die ich zumachen kann. Müssen das jetzt als authentisch irgendwie verkaufen. Okay, Absolut. Du hast nicht mal eine Tür. Nee, grauenvoll. Das ist ein offener Bereich hier. Und die kochen okay. Und schreien dabei. Ich weiß nicht wieso. Ich will das gar nicht wissen. Okay, wir sind ja sowieso fast durch. Von mir aus, beziehungsweise ich bin eigentlich mit dem, was ich zu sagen oder zu fragen hatte, fast durch. Letzte Frage, Einschätzung an euch beide, diesmal vielleicht zuerst Jens. Mal angenommen, es kommt zu Neuwahlen. Wie siehst du die AfD? Kriegt die noch mehr oder? Nee, die kriegt nicht viel weniger, denke ich. Der Hype ist irgendwie überschritten und jetzt wird es auch um andere Themen gehen als dieses typische AfD-Themen-Potpourri. Und da hatte ich ja auch jetzt neulich erst einen Artikel drüber geschrieben. Die AfD hat jetzt erstmals einen starken Konkurrenten, so rechts von der Mitte, mit der FDP. Ja, die sich ja jetzt ganz klar rechts positioniert, also rechts von der Union. Und natürlich den Vorteil hat, dass sie sagen wir mal ganz wertneutral zumindest kein verbranntes Image hat, so wie die AfD. Also sie gehört nicht jetzt so zu den Schmuddelkindern, sondern ist gesellschaftlich angesehen. Und da sehe ich eine sehr, sehr große Gefahr drin. Ich finde es jetzt keineswegs jetzt so begrüßenswert. Ich meine, ich bin kein Fan der AfD, um Himmels Willen, aber ich sehe das jetzt per se jetzt nicht als großen Vorteil, dass die AfD-Stimmen zur FDP wandeln, da ich die FDP im Vergleich sogar für noch gefährlicher halte. Ja. Da sie auch an Regierungen beteiligt wird und auch von den Medien ernst genommen wird. Ja, das ist ganz interessant. Als ich den Artikel von dir gelesen habe, dachte ich, dass du vielleicht die ersten beiden Folgen von Andi und mir gehört hast. Denn wir haben ja vor der Wahl haben wir uns die AfD und FDP-Wahlprogramme vorgenommen und sind da in der Tat auch auf ganz, ganz viele und wirklich sehr eindeutige Parallelen gestoßen, die sich jetzt dann ja auch nochmal zusätzlich manifestieren. Also wir haben die richtigen Parteien besprochen, Andi. Ne? Haben wir eigentlich. Haben wir definitiv. Ja. Und ich sehe es auch genauso wie der Jens. Die AfD wird bei einer Neuwahl eher bös wegbrechen. Vielleicht sogar unter 5%, wobei dazu ist der Osten zu stark. Aber die AfD fand jetzt in den letzten Wochen thematisch überhaupt nicht statt. Ja, das war Jamaika, das ist jetzt die GroKo und die AfD geht da komplett unter und das wird auf jeden Fall Stimmen kosten. Wobei ich auch sehr gespannt bin, wie das dann für die FDP aussieht bei Neuwahlen. Denn letztlich auch medial, also nicht nur zum Beispiel bei Extra 3 Heute Show oder sonst welchen satirischen Formaten, sondern auch bei nicht satirischen Formaten, hat die FDP ja tierisch auf die Mütze gekriegt. Also es hat ihr ja im Prinzip kein Mensch abgenommen, dass sie jetzt als Überzeugungstäter, weil die Inhalte nicht stimmen und nicht liberal genug handschriftlich verfasst sind, dass sie tatsächlich aus inhaltlichen Gründen abzieht, sondern dass das rein strategische Gründe hatte. Jens, das hast du, glaube ich, auch irgendwo geschrieben. Und ich glaube nicht, dass das unbedingt nur positive Reaktionen nach sich ziehen wird. Also von daher könnte man sogar im Zweifel sagen, jetzt gucken wir mal wieder in die Glaskugel, im besten Fall verlieren sowohl AfD als auch FDP bei einer Neuwahl. Und wenn das so wäre, dann würde ich fast sagen, juhu, Neuwahlen, unbedingt. Ja, also ich denke mal, die FDP wird jetzt nicht mehr so viel Leihstimmen von der CDU-CSU-Fraktion bekommen. Ja, ich sehe es aber auch wieder, Jens, die FDP wird AfD-Stimmen bekommen. Das vermute ich auch. Ja gut, solange die sich die gegenseitig abgraben, ist es gar nicht, naja gut, ist dann die Frage, wie sie es aufteilen. Es ist jetzt tatsächlich auch die Frage, Grüne und Linke, was da passiert. Ja, die Grünen können, glaube ich, tatsächlich auch nur verlieren. Die waren ganz nah dran, ihre Stühle zu besetzen. Also ich glaube, schlechter als den Grünen geht's bei... Moment, also schlechter als den Grünen geht's im Falle einer Neuwahl eigentlich nur Frauke Petri. Genau das Gleiche hätte... Nee, die hat die Arschkarte gezogen. Das Gleiche, was du gerade eben sagst, hatte ich vor dem Abbruch der Sondierung gedacht. Also sie sind ja sehr schnell, haben sie ihren Preis da ausgelotet, haben auch sehr schnell Forderungen über Bord geworfen und sich angepasst, sich verkauft. Ich dachte, das bricht ihnen das Genick, aber im Gegenteil, dadurch, dass die FDP die Sondierung abgebrochen hat, stehen die Grünen eigentlich relativ gut da. Ich hatte mir am Wochenende das mal angetan, mal so ein bisschen was von diesem delegierten Parteitag der Grünen mir anzuschauen. Oh, ja, habe ich auch. Es ist schlimm. Aber davon ab verkaufen sie sich als Überzeugungstäter und gerade so ihr Image, so der also der Interessenwahrer einer Umwelt, beispielsweise einer guten Umweltpolitik zu sein, den können sie natürlich jetzt momentan relativ gut ausspielen. Also ich glaube nicht, dass sie verlieren. Nee, das meine ich. Ich meine nicht, dass sie Stimmen verlieren, sondern dass sie im Grunde genommen ja schon ganz nah in Regierungsverantwortungsnähe waren, sozusagen. Das wissen sie doch immer. Das geht jetzt aber dann im Zweifel wieder von vorne los. Wobei ich zu den Grünen noch sagen muss, jetzt mal ganz ganz abgesehen von den Inhalten, wen ich wirklich stark fand, und das sage ich jetzt einfach mal so, auch wenn mir dann womöglich nachgesagt wird, oh, jetzt ist er plötzlich ein Grüner geworden, stimmt nämlich gar nicht. Wer sich wirklich strategisch und rhetorisch sehr geschickt verhalten hat, für mein Empfinden, war eigentlich die ganze Zeit über die Katrin Göring-Eckardt. Kann sein, habe ich es nicht beobachtet. Also ich habe sie auch eher positiv jetzt wahrgenommen als negativ. Dann muss ich dir recht geben. Also sie hat es wirklich gut gemacht. Ja. Unaufgeregt, eigentlich immer sehr wohlwollend in andere Richtungen und schon fast vermittelnd. Also ich kam mir schon fast so ein bisschen vor wie so eine Moderatorin, wer? Ach so, in den Jamaika-Gesprächen, da hatten wir auch eine Moderatorin, wie hieß die denn noch? Merkel, genau. Nein, ihr beiden, also ich stimme euch dazu und ich finde generell, dass die Grünen sich sehr gut verkauft haben während der ganzen Sondierung, da sie eigentlich die einzige Partei waren, die es geschafft haben, inhaltliche Punkte in den Mittelpunkt zu bringen, während es bei der FDP hauptsächlich um Personen und um gekränkte Eitelkeiten und um ein übergroßes Ego ging. Und die CDU eigentlich nur so als Moderator wahrgenommen wurde, die auch noch die Rasselbande von der CSU einfangen mussten. Da konnten die Grünen eigentlich schon seltsamerweise Akzente setzen. Und sie haben auch wirklich rübergebracht, dass sie von ihren Forderungen auch runtergegangen sind. Ja, es könnte auch sein, dass das sich positiv auswirkt. In den zumal jetzt, wo die FDP erkennbar, auch für alle erkennbar, nach rechts abdriftet, die FDP gibt dadurch natürlich auch so ein paar, Linksliberale möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber so kernliberale Wähler an die Grünen ab. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Okay, dann Neuwahlen, oder? Neuwahlen, denke ich. Die SPD wird diese Wortbruchgeschichte, vor allen Dingen, weil die Jusos ja extrem fundamentalistisch sind gegen GroKo, die SPD wird sich das vor einer Neuwahl nicht leisten können, in eine große Koalition zu gehen, aber um den SPD-Bundespräsidenten milde zu stimmen und so zu tun, gehen sie mit Forderungen die Sondierung rein, wie wir es am Anfang gesprochen haben, Stichwort Bürgerversicherung, mit Forderungen rein, die auf gar keinen Fall durchkommen, und dann stehen sie nicht als die Volldeppen da. Dann haben sie es versucht, aber sie stehen auch letztendlich zu ihrem Wort. Und am Tag nach den Neuwahlen oder am Abend der Neuwahlen, dann ist die Situation wieder eine ganz neue. Vielleicht mit 2-3% mehr für die SPD, aus welchen Gründen auch immer, wenn sich personell nichts tut, weil das ist die nächste Frage. Ich finde die SPD personell grauenhaft aufgestellt. Und so sieht für mich kein Neuanfang aus. Ist klar, aber wo sollen die Leute bei der SPD herkommen? Ja, das ist eine gute Frage. Nichtsdestotrotz sind wir letztlich zumindest zu dem Schluss gekommen, dass es unwahrscheinlich ist, was ja noch vor einer oder zwei Wochen allgemeiner Tenor war, dass es unwahrscheinlich ist, dass im Grunde genommen das Gleiche gewählt wird wie beim letzten Mal. Das glaube ich inzwischen wirklich nicht mehr. Glaube ich auch immer weniger. Ja. Schon. Und bei der SPD dürft ihr auch nicht vergessen, die SPD gehört auch mit zu den Parteien, bei der die Spitze einen großen Wert darauf legt, dass sie zumindest bei den Delegierten als auch bei der Basis sich zumindest als aufrechte Vertreter sozialdemokratischer Werte verkaufen kann. Ob sie es jetzt machen, ist eine ganz andere Frage. Und Schulz ist natürlich momentan auch ganz schön unter Beschuss. Und ich kann es mir beileibe nicht vorstellen, dass er da jetzt so eine Nummer fährt, dass er ohne echte inhaltliche Akzente zu setzen als Juniorpartner in die Koalition geht. Das wäre nicht nur der Wortbruch, sondern das wäre dann auch, dass er sein ohnehin schon schlechtes Standing bei der Basis komplett aufs Spiel setzen würde, was die Partei nachhaltig zerreißen würde. Ja, wunderbar. Kann ich unterschreiben. Kann ich auch unterschreiben. Ich gebe dann jetzt nochmal einen Tipp ab. Ich tippe, dass wahrscheinlich, also wenn es zu Neuwahlen kommt, tippe ich jetzt einfach mal, dass Frauke Petri in die FDP eintritt. Weil die muss ja auch sehen, wo sie landet. Die muss ja auch sehen, wo sie landet. Ich meine, jetzt als Parteilose sitzt sie zwar jetzt im Bundestag, aber das ist dann ja vorbei, ne? Also von daher. Ja. Ich tippe, dass Bayern Meister wird. Du tippst, dass Bayern. Ja, super, ganz toll, Jens. Ich guck mir. Ja, ich tippe, dass der HSV wieder nicht absteigt. Naja, oder so. Ihr setzt ja voll auf die Bank, da habt ihr noch keine Quote. Ich guck mir gerade den Kalender von März 2018 an. Ich tippe Neuwahl am 25.03. Das ist ein Sonntag, logischerweise. Das ist mein Tipp. Das gibt eine gute Quote. 25.03. Okay. Mhm. Ich sag schon im Februar. Jens? Mai, okay. Alles klar, dann haben wir jetzt also Februar, März und Mai. Die Tipps sind abgegeben, sie sind dokumentiert. Wir werden publizieren morgen, spätestens übermorgen. Und dann kann uns jeder später darauf festnageln, beziehungsweise wir können sagen, ha, wir haben es ja immer schon gewusst. Oder zumindest einer von uns hat es immer schon gewusst. Oder irgendwie sowas in dem Dreh. Irgendwie so, ja. Genau, von mein Pulver ist verschossen. Wenn von euch noch jemand was loswerden soll, dann möge er jetzt reden oder für heute Abend immer schweigen. Für immer schweigen. Nein, hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Jens. War super. Ja, danke für die Einladung. Und viele Sachen, die ich auch unterschreiben kann. Also, ja, mal gucken. Wie gesagt, ich denke mal, wir alle drei sind einig auf Neuwahlen. Bayern Meister, HSV steigt nicht ab. Und Dortmund, aber das wird jetzt die nächsten Tage passieren, sucht einen neuen Trainer. Davon können wir auch ausgehen. Das wäre jetzt auch ein neuer Podcast und wahrscheinlich auch mit einer anderen Zielgruppe. Also lassen wir das an dieser Stelle. Immerhin schwarz-gelb. Aber die Koalition ist sehr unwahrscheinlich, auch nach einer Neuwahl. Ja, hoffentlich. So, in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank, Andi. Vielen herzlichen Dank, Tom, hätte ich fast gesagt. Vielen herzlichen Dank, Jens. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, was immer ihr macht. Und natürlich vielen Dank fürs Zuhören nach draußen in die Welt hinaus. Wenn ihr uns mögt, dann liked und teilt uns und sagt, wie geil wir sind. Und das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Tschüss.